1. Sarai, die Ehefrau von Abram, hat in Bisha Kane kinder geboren, Bisas jedoch ein Egyptisch Sklavin namens Hagar. 2. Die Schalb schlug Sarai Abram vor, ein Verbinding mit ihrer Sklavin einzugehen, in der Hoffnung, auf diesem Weg kinder zu erhalten, woraufhin Abram ihrem Vorschlag zustimmte. 3. Nachdem Abram bereits sein Jahr im Land Canaan gelebt hat, nahm Sarai ihr Egyptisch Dienerin Hagar und gab sie ihrem Ehemann als Nebenfrau. 4. Als Hagar nach der Vereinigung mit Abram schwanger wurde und ihren Zustand bemerkt, begann sie, ihr Herrin Sarai mit Geringschätzung zu behandeln. 5. Daraufhin machte Sarai Abram für die Erlitin Demütigung während Wörtlich und forderte, dass Gott zwischen ihnen beiden über das Unrecht entscheiden soll. 6. Abram antwortet Sarai, dass sie die Wohlverfügungsgewalt über ihr Sklaven besitzt und mit ihr nach ihrem Ermessen verfahren kann. 7. Infolgedessen behandelte Sarai sie so streng, dass Hagar schließlich floh, bis ein Engel des Herrn sie in einer Wasserquelle in der Wüste auf dem Weg nach ihr fand. 8. Der Engel fragte sie nach ihrer Herkunft und ihrem Ziel, woraufhin sie erklärt, dass sie sich auf der Flucht vor ihrer Herrin Sarai befind. 9. Der Engel des Herrn weis sie jedochen, zu ihrer Herrin zurückzukehren und sich deren Autorität wieder unter zu ordnen. 10. Zudem versprach der Engel ein außergewöhnlich groß Anzahl an Nachkommen, die aufgrund ihrer Mensch nicht mehr gesalt werden konnten. 11. Erwirken die Terweiter, dass sie einen Sohn gebaren wird, den sie Ismael nennen soll, die Gott ihr Klage über ihr Elend Wortnamen habe. 12. Über den Sohn sagte voraus, dass ein angebundener Mensch sein wird, der in standigem Konflikt mit anderen Leben und seinen Verwandten gegenübertritt. 13. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, den Namen Gott des Schauens, da sie staunte, dass sie Gott begegnet war und dies überlebt hat. 14. Aus diesem Grund erhielt der Brunnen, der sich zwischen Kadesh und Bed befindet, den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. 15. Schließlich bracht Hagar Abram einen Sohn zur Welt, dem Abram den Namen Ismael gab, so why es der Engel angekündigt hat. 16. Zu dem Zeitpunkt, als Hagar Ismael gebar, war Abram 86 Jahre alt.